Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue. Lass uns weitermachen. Remember, we talked about Paul, the apostle of Jesus. Wir hatten über Paulus, den Apostel Jesu, gesprochen. It is so important that we even understand this today. Es ist so wichtig, dass wir das auch heute noch verstehen. Because apostles still exist today. Denn Apostel gibt es auch heute noch. And we need them in the church. Und wir brauchen sie in der Gemeinde. But we don't need apostles of man, we need apostles of Jesus. Aber wir brauchen keine Apostel von Menschen, sondern Apostel von Jesus. And this has two very important implications. Das hat zwei sehr wichtige Auswirkungen. The first implication is Paul knew that he was only accountable to Jesus. Die erste ist, Paulus wusste, dass er nur Jesus Rechenschaft schuldig war. So he lived with his seriousness in his life. Deshalb lebte er mit dieser Ernsthaftigkeit in seinem Leben. Understanding that one day he has to give account before Jesus. Und verstand, dass er eines Tages vor Jesus Rechenschaft ablegen muss. But it has another implication. Aber es gibt noch eine andere Auswirkung. We are not supposed to follow apostles of a denomination or a church. Wir sollen nicht den Aposteln einer Konfession oder einer Gemeinde folgen. We are supposed to follow true apostles of Jesus. Wir sollen den wahren Aposteln von Jesus folgen. You know why? Weißt du warum? I've said before that we should not follow man, we should only follow Jesus. Ich habe vorher gesagt, dass wir nicht Menschen, sondern nur Jesus nachfolgen sollen. And now it looks like I'm contradicting myself. Und jetzt sieht es so aus, als ob ich mir selbst widerspreche. Saying that we should follow apostles of Jesus. Wenn ich sage, dass wir den Aposteln Jesu folgen sollen. Paul himself said something very powerful. Paulus selbst hat etwas sehr Kraftvolles gesagt. He said, "Follow me as I follow Jesus." Er sagte, folgt mir, wie ich Jesus folge. He actually said, "Imitate me as I imitate Jesus." Er sagte eigentlich, ahmt mich nach, wie ich Jesus nachahme. So, if the apostles are apostles of Jesus and not apostles of a church, of a denomination or of a ministry, wenn die Apostel also Apostel Jesu sind und nicht Apostel einer Gemeinde, einer Konfession oder eines Dienstes, then they will follow Jesus and live carefully before Jesus. Dann folgen sie Jesus und leben achtsam vor Jesus. And that's why as you follow them, you will also be following Jesus too. Wenn du also ihnen folgst, folgst du auch Jesus. This is something the church has to learn. Das ist etwas, das die Gemeinde lernen muss. But Jesus is the focus of the church. Jesus ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Not vision. Nicht die Vision. Not the things that we feel we need to build. Nicht die Dinge, die wir glauben, bauen zu müssen. Not the purpose. Nicht die Zielsetzung. It's a person and that person is Jesus. Sondern eine Person und diese Person ist Jesus. Because Jesus is the very head of the church. Denn Jesus ist das Haupt der Gemeinde. So for me it never made any sense. Für mich hat es nie einen Sinn gemacht. For an apostle or a pastor or a prophet to be a pastor, a prophet, an apostle of the church. Dass ein Apostel, ein Pastor oder ein Prophet, ein Pastor, ein Prophet oder ein Apostel der Gemeinde ist. It has to be of Jesus. Es muss ein Apostel, ein Pastor oder ein Prophet von Jesus sein. But then Paul adds two more words. Doch dann fügt Paulus zwei weitere Worte hinzu. He says the Messiah. Dem Messias. Now the word for Messiah in the original Greek is the same word as Christ. Das Wort für Messias im griechischen Original ist das gleiche Wort wie Christus. And it means the anointed one. Und bedeutet der Gesalbte. And we would need a long time just talk about what it means that Jesus is the Messiah. Wir könnten lange darüber sprechen, was es bedeutet, dass Jesus der Messias ist. I'm recording a whole series for our mentoring program about just what it means for Jesus to be the Messiah. Ich nehme für das Mentoring-Programm eine ganze Serie darüber auf, was es bedeutet, dass Jesus der Messias ist. But Paul makes it very clear in the very beginning when he writes this letter. Paulus stellt es gleich am Anfang seines Briefes klar. That I have not built my ministry. Ich habe meinen Dienst nicht aufgebaut. I was not chosen by a denomination, a church or a man. Ich wurde nicht von einer Konfession, einer Gemeinde oder einem Menschen ausgewählt. I am the one that is totally committed to Jesus Christ. Ich bin derjenige, der ganz und gar Jesus Christus hingegeben ist. This is the apostle that the church desperately needs. Solche Apostel braucht die Gemeinde dringend. And I believe Jesus is raising up apostles like this. Ich glaube, dass Jesus solche Apostel erweckt. I remember it was more than 30 years ago. Ich erinnere mich, dass vor mehr als 30 Jahren, when one night of prayer, in einer Gebetsnacht, God showed me how he himself would fix the problem in the church. Gott mir zeigte, wie er selbst das Problem in der Gemeinde lösen wird. How he told me that everything would be shaken within the church. Wie er mir sagte, dass alles in der Gemeinde erschüttert werden wird. And the reason was so that men and men's power would not have preeminence anymore in the church. Der Grund dafür ist, dass der Mensch und die Macht eines Menschen nicht mehr die Vorherrschaft in der Gemeinde haben werden. And that Jesus himself would have all the preeminence in the church. Sondern dass Jesus selbst die alleinige Herrschaft in der Gemeinde hat. And this was the passion of the Apostle Paul. Das war die Leidenschaft des Apostels Paulus. He understood very clear that the church didn't belong to him, it belonged to Jesus. Er verstand sehr gut, dass die Gemeinde nicht ihm gehört, sondern Jesus. He understood very well that the ministry was not his ministry, but the ministry of Jesus. Er verstand sehr gut, dass der Dienst nicht sein Dienst war, sondern der Dienst von Jesus. He understood very well that no man had ordained him or called him, but Jesus himself had done that. Er verstand sehr gut, dass kein Mensch ihn ordiniert oder berufen hat, sondern dass Jesus selbst das getan hatte. I have a deep conviction in my own heart. Ich bin in meinem Herzen zutiefst davon überzeugt, that we are entering a time very fast, dass wir sehr schnell in eine Zeit eintreten, where Christians have to make a very simple choice. In der Christen eine sehr einfache Entscheidung treffen müssen. Either we live all for Jesus or we live not at all for Jesus. Entweder man lebt ganz für Jesus oder man lebt überhaupt nicht für Jesus. There is so much gray today in the church. In der Gemeinde gibt es heute so viel Grau. There are so many compromises in the church. Es gibt so viele Kompromisse in der Gemeinde. But you know, Jesus is taking the church back for himself. Aber Jesus nimmt die Gemeinde für sich selbst wieder in Besitz. And he is going to raise up apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Und er wird Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer erwecken. Who will truly express him and not express anything else. Die ihn wirklich zum Ausdruck bringen und nicht irgendetwas anderes. So that the church will be completely Jesus focused. So dass die Gemeinde ganz auf Jesus ausgerichtet ist. And this is the message that the Apostle Paul carried. Das ist die Botschaft, die der Apostel Paulus übermittelt. And he started in the very, very beginning, in the opening of the letter. Mit der er ganz am Anfang des Briefes beginnt. And the beautiful thing about this, das Schöne daran ist, if you are truly, completely belonging to Jesus, wenn du wirklich ganz und gar Jesus gehörst, nobody can buy you anymore. Kann dich niemand mehr kaufen. Because you've already been bought. Denn du bist bereits gekauft. Nobody can send you anymore because you've already been sent. Niemand kann dich mehr senden, denn du bist bereits gesandt. We need to come back to this total Jesus focus in our life. Wir müssen uns in unserem Leben wieder ganz und gar auf Jesus fokussieren. See you guys tomorrow. Bis morgen.